Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht hier bei uns Showtime. Es gibt die Kuppelshow Domian bringt Liebe. 11 Kandidaten und Kandidatinnen werden sich jetzt gleich euch präsentieren per Video und per Gespräch mit mir. Das sind Leute, das sind Singles, die alle auf der Suche sind nach der großen Liebe. Und wenn euch einer gefällt oder ein Nee gefällt, das könnte ja sein, dann könnt ihr hier bei mir anrufen oder faxen oder ihr könnt schreiben. Und wir versuchen euch dann miteinander zu verbinden, miteinander zu verkuppeln. Und vielleicht, wer weiß, entsteht da wirklich das ganz große Glück raus. Und wir werden euch dann gegebenenfalls noch ein bisschen begleiten. Und na, vielleicht in einem halben Jahr, wenn eine große Hochzeit stattfindet, dann sind wir auch dabei. Ja, wir wollen nicht viel Zeit verschwenden mit langen Vorreden. Ich begrüße herzlich Mira aus Siegen, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist die Erste heute Nacht. Ja. Ein bisschen aufgeregt. Ja. Macht gar nichts. Jetzt gucken wir uns erstmal deine Performance an, dein Video an und dann unterhalten wir uns ein bisschen. Okay. Das hier ist Mira. Bitte sehr. Das bin ich vor 26 Jahren. Heute sehe ich ungefähr so aus. Und suche dich. Du solltest auf jeden Fall Humor haben, lachen können. Und nicht so ganz schrecklich dünn sein. Wie groß du bist, ist mir egal. Welche Haarfarbe du hast, ist mir auch egal. Mir ist es egal, was für einen Beruf du hast. Ob du arm bist oder reich, das ist mir viel egal. Ich habe alles, was ich brauche. Nur kein Mann. Mira ist nett und verstört. Ich bin besonders. Ich bin ein Genießer. Viel über mich sagen, aber ich bin auf jeden Fall nicht langweilig. Ich bin vielseitig. Bis bald. Ja, das war die Mira. Mira, du hast ja gesagt, du bist eine Genießerin. Ja. Was genießt du denn so am liebsten? Das Leben. Das Leben. Das Leben. Das so im Allgemeinen und im Einzelnen? Alles eigentlich. Ich trinke gerne Rotwein, ich esse gerne. Mhm. Wie ist es mit Reisen? Auch. Wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich noch viel mehr reisen. Aber was machst du vom Beruf? Ich studiere Grundschullehramt. Grundschullehramt. Wann bist du fertig mit dem Studium? Ja, ich melde mich jetzt nach dem nächsten Semester, also im Herbst zum Examen an. Nur hat mich gerade ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, mir ist es eigentlich völlig egal, wie er aussieht. Welche Augenfarbe, Haarfarbe, er hat großes oder klein. Ist das wirklich wahr? Ja, im Großen und Ganzen sicherlich, klar. Aber eigentlich hat man doch so ein bestimmtes Reizmuster. Ja, natürlich. Ne? Also sag jetzt mal den Idealtyp. Oh Gott. Also wenn du ihn dir backen könntest, wie sollte er aussehen? Der schönste Mann der Welt ist, glaube ich, Keanu Reeves. Aha. Oh, jetzt ist natürlich... Oder Ricky Martin oder Johnny Depp, ich weiß es nicht. Ricky Martin ist wirklich sehr attraktiv, muss ich sehr sagen. Schöner Mann. Ja. Jetzt hängen wir die Latte natürlich sehr hoch, ne? Ja, wie gesagt... Aber es muss nicht gerade Ricky Martin sein. Nein, um Gottes Willen, überhaupt nicht. Ich glaube, so einen schönen Mann möchte ich gar nicht haben. Das setzt einen auch groß unter Zugzwang, glaube ich, ne? Wenn man mit seiner Schönheit durch die Welt geht. Nun hast du gerade auch gesagt, dass du ein Fan von Horrorfilmen bist. Ja. So eine nette junge Frau steht auf Horrorfilme. Oh ja, ich liebe Horrorfilme. Was denn für welche? Erzähl mal. Ja, also meine Liebsten sind Hellraiser und Braindead. Mhm. Also die ganz, ja, ganz üblen. Ich gucke eigentlich alles gerne. Hauptsache, es ist ein bisschen eklig. Ich wollte mal Maskenbildner werden früher. Aha. Ging dann leider aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ja. Aber finde ich geil. Gibt es da auch einen Schauspieler, von dem du sagst, den finde ich auch sehr attraktiv aus diesem Horrorgenre? Nö. Gibt es nicht? Nö, keinen einzigen. Ja. Jetzt noch vielleicht ein paar Worte so zu deinen Hobbys. Oh, meine Hobbys. Ja, das ist eine ganz große Frage. Ich bin ein extrem vielseitiger Mensch. Ich liebe die Formel 1, ich mag Schwimmsport und Boxen und ich bin extrem Cineast. Aha. Also das ist ja schon ungewöhnlich für eine Frau auf Boxen zu stehen. Ja, mache ich auch total gerne. Wer ist da der Favorit? Ach, da gibt's gar nicht. Im Moment ja die Klitschkos natürlich. Mhm. Klar, alle beide. Mhm. Vor ein paar Jahren. Maske mochte ich nie besonders. Mochtest du nie besonders? Nö. Machst du dich bei mir gar nicht unbeliebt? Ist mir egal. Ja, egal, das stimmt. Ich bin ja gar nicht gefragt hier heute. Formel 1, Schumacher-Fan? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Den kann ich gar nicht leiden. Sondern? Ich bin Williams-Fan. Ah. Mhm, ja. Ich bin immer ein Team-Fan gewesen. Also vielseitig interessiert in Sachen Sport. Ja, Sport und, allgemein. Ich bin, ja, mein größtes Hobby ist Fan sein eigentlich. Also ich bin, eine Freundin sagte vor ein paar Tagen noch zu mir, sie kennt keinen anderen Menschen, der innerhalb von 2 Tagen von 0 auf 100 ist das wahr? Was Fan sein angeht. Stichwort Musik, was, da haben wir Ricky Martin schon genannt. Gibt es sonst noch jemanden, wo du sagst, da bin ich der absolute Fan von? Him. Ja, Him mag ich total gerne. Ja. Ricky Martin, Madonna habe ich mein Lebtag schon geliebt. Ja. Toten Hosen, ja. Fanta 4, Beethoven. Also Fanta 4, Beethoven. Also eine vielseitige junge Frau, ja. Junge Frau aus Siegen. Mhm. Ne? Ich würde sagen, ihr Lieben, wenn ihr interessiert seid an Mira, dann ruft bitte an unter 0800 5678 111, Stichwort Mira, oder faxt unter 0800 5678 100, auch Stichwort Mira. Oder ihr könnt auch schreiben, wenn es heute nicht klappt. Ihr könnt morgen aber auch den ganzen Tag über noch anrufen unter der Nummer, hier der besagten Telefonnummer. Und wir stellen dann auch den Kontakt her. Unsere Adresse, die Anschrift, die sage ich euch am Ende der Sendung. Mira, ich drücke die Daumen und wir gucken mal, was draus wird. Alles klar, danke schön. Na gut, ciao. Tschüss. So, der nächste Kandidat, das ist der Ralf 1, 26 Jahre alt aus Erlangen. Grüß dich. Ja, grüß dich, Tom. Jetzt muss ich mal kurz erklären, warum Ralf 1. Wir haben nämlich 2 Ralfs heute Nacht hier und wir nennen dich jetzt einfach Ralf 1. Dann ist es einfacher zuzuordnen. Ja, alles klar. So machen wir das. Jetzt gucken wir uns auch erstmal dein Video an, wie du dich im Video dargestellt hast. Mhm. Hier ist Ralf 1. Ein Frauchen für mein Herrchen Ralf. Das ist der. Ein Traum von einem Mann. 3 Kaninchenjahre alt. Nein, jetzt will er mir wieder in den Mund gucken. Er studiert nämlich Zahnmedizin. Mit diesen Augen ist Narko sehr wohl überschüssig. Möchtest du mir auch mal auf den Zahn fühlen? Lass uns doch was trinken gehen. Ich stelle mir unser Frauchen so vor. Stopp mal, ich bin erst gleich. Na gut, lass uns schon einmal sprechen. Soll es zwischen 22 und 30 sein? Blond oder brünett? Und sich 60, 90 ein Vollrad wie ich. Ich mag Frauen, die wissen, was sie wollen. Sich aber nicht zu schade sind zum Kuscheln. Man sollte mit dir vielleicht auch mal vernünftig diskutieren können. Ein bisschen schwarzer Humor wäre auch nicht schlecht. Du solltest Langschläfer sein und auch mal vorne rumliegen können. Und auf keinen Fall fanatische Sportlerin sein. Was ich überhaupt nicht leiden kann, sind zickige und affektierte Frauen, wie Manuela in Big Brother. Kannst du meine Augen zum Funkeln und mein Herz zum Pochen bringen? Ach, mon Dieu, ein hoffnungsloser Romantiker. Also, meine Lieben, meldet euch. Sehr gut gemacht, Ralf. Ja, danke. Sehr gut. Wie hast du das hingekriegt? Per Computer oder? Oder wie? Alles digital am Computer bearbeitet. Digital, worden. Also das heißt, du hast da auch ein Händchen für. So ein technisches Händchen hast du auch. Weiß ich nicht, wenn du meinst. Ja, also ich fand es schon beeindruckend. Ich könnte das nicht so. Es war sehr perfekt geschnitten und... Ja, es war auch sehr aufwendig. Also es hat auch, für die 60 Sekunden war das extrem viel Arbeit und wäre also normalerweise auch nicht möglich gewesen, wenn ich Semesterferien gewesen wäre. Ja, aber der Druck scheint groß zu sein, dass du gesagt hast, ich mache da mit und... ich versuche diese Chance halt auch zu packen. Naja, was heißt der Druck? Aber es war cool. Also eigentlich fand ich die Idee, jetzt in 60 Minuten jemanden vorzustellen, das Ganze umzusetzen, einfach 60 Sekunden. Ja. Und wenn man was macht, dann sollte es auch vernünftig sein. Nun sag uns doch bitte, wie dieses süße kleine Häschen heißt, was wir da gesehen haben. Also es ist ja eine weibliche Stimme eigentlich synchronisiert worden, es ist aber männlich. Es ist männlich. Also das ist ein bisschen fake. Und wie heißt er? Eigentlich heißt er Jean-Luc offiziell, aha, aber inoffiziell eigentlich ein Schnuffel oder so. Schnuffel. Wie lange ist der arme kleine Schnuffel denn jetzt schon ohne Frauchen? Seit, ich müsste jetzt lügen, ich glaube seit 3 Jahren. Jetzt. Seit 3 Jahren schon? Ja, also seit 3,5 Jahren. Meinst du denn, er verkraftet das, wenn plötzlich ein sehr attraktives weiteres Häschen auftaucht bei dir? Ja, natürlich, das glaube ich schon. Meinst schon. Sonst hätte er ja nicht mitgemacht, ne? Stimmt, das ist ein überzeugendes Argument, ja. Du hast gerade gesagt in dem Video, dass du gerne auch diskutierst mit einer Frau. Über was möchtest du denn gerne mit deiner Partnerin? Es ist halt schön, wenn eine Frau irgendwie, sagen wir, nicht so einseitig orientiert ist, sondern einfach ein bisschen offen ist für alle Themen. Mhm. Also nicht nur typisch männliche Themen, sondern einfach breit gefächert ist und breit gefächertes Wissen vielleicht auch hat. Was sind denn so Themen, über die du gar nicht unterhältst? Also, ich sag mal Beispiele, Politik oder Show und... Ja, oder Politik eigentlich weniger. Also sag mal so was, wo du gerne mit ihr beim Kerzenlicht-Dinner reden würdest. Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich über alles. Das hängt von der Situation ja eigentlich ab. Also fällt mir spontan eigentlich nicht ein. Wie erklärt? Wenn es romantisch ist, dann wird es auch was ein romantisches Thema vielleicht sein. Mhm. Ich weiß. Mhm. Wie erklärst du dir das denn? Oder wie erklären wir uns das, dass du so lange doch auf Solofüßen bist? Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ich meine, man sieht ja auch im Video, vielleicht ein größeres Problem von mir ist einfach, dass ich doch relativ eigentlich immer arrogant rüberkomme. Also jemand, der mich jetzt nicht unbedingt näher kenne, ja, aber es ist ja, also es wird, also ist es einfach so, das weiß ich ja von dem Feedback, weiß ich das, dass es eigentlich schon so ist, eigentlich, auch wenn es vielleicht im Video nicht richtig rüberkommt, ich kann das selber nicht beurteilen, aber das ist doch immer, dass man mich äußerlich falsch einschätzt, eigentlich wirklich. Würdest du sagen, dass die schlechteste Eigenschaft bei dir ist, eventuelle Arroganz? Ich bin es ja wirklich nicht so sehr, wie es eigentlich scheint. Und wenn man versucht, mich näher kennenzulernen, und ich will auch, dass mich jemand kennenlernt, dann ist das, dann hebt sich das ganz schnell auf. Also das der ist Schein, dann auch kein Problem mehr. Der Schein trügt dann nur. Das denke ich sehr stark, ja. Also, liebe Damenwelt, wenn ihr interessiert seid an Ralf 1, ruft uns an, faxt uns und sagt das Stichwort Ralf 1 und dann werden wir euch zueinander führen. Vielleicht sogar. Ralf 1 und 2 verwechseln. Ja, genau. Ralf 1 aus Erlangen. Und wir führen euch zusammen, vielleicht sogar dann heute Nacht noch. Alles. Ich drücke auch dir die Daumen, Ralf. Danke dir. Tschüss. Ja, ich wünsche dir was. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Uwe aus Neu-Ulm. Stimmt, ne? Hallo Uwe. Genau. Du bist 35 Jahre alt. Genau, Jürgen. Ja. Neu-Ulm, wo liegt das? In der Nähe von Ulm? In der Nähe von Ulm, nicht weit. Aha. Vom Ulmer Münster. Ja. Den höchsten Kirchturm der Welt. Den kenne ich immer vom Eisenbahnfahren. Da fährt man vorbei und sieht den riesen Kirchturm. Genau. Ja. Das ist 3 Kilometer von mir. Wir wollen uns aber nicht über den Kirchturm unterhalten, sondern du bist ganz wichtig jetzt. Du bist jetzt der Star. Daher gucken wir uns erstmal dein Video an. Hier ist unser Uwe aus Neu-Ulm. Hallo, ich bin der Uwe, 35 Jahre jung, 1,86 groß, knackig, spontan. Meine Hobbys: Radfahren, Wandern, Spazieren, gehe gern tanzen, möchte etwas von der großen, weiten Welt sehen, am liebsten mit dir, das wäre super. Und wenn du auch einen netten Charakter hast, lustig bist, zwischen 25 und 38 Jahre jung, solltest du dich unbedingt melden. Wenn du allerdings rauchen würdest, das wäre für mich wie ein K.O.-Schlag. Also eine Raucherin hat keine Chance bei dir, Uwe. Nee. Und wenn es die tollste Frau ist, wenn sie raucht, das geht nicht. Ja, schwierig. Schwierig. Na gut, man muss das halt so... Was war denn das für ein Wasser, vor dem du da gerade gestanden hast? Das war ein See. Ein See. Ein See in der Nähe von Neu-Ulm. Genau. Du hast gesagt, dass du gerne mit deiner Partnerin irgendwo hinreisen würdest wollen. Was wären Traumziele für dich, wo du mit deiner großen Liebe gerne was erleben würdest wollen? Kalifornien zum Beispiel mal. Nicht schlecht, ja. Da wollte ich schon lange mal. Ja, also Kalifornien ist schon mal ein gutes Ziel. Da kann man sich auch eine Weile aufhalten. Uwe, ich will dich mal ein paar Sachen noch fragen, ein paar Stichworte. Zu dir, weil du so viel von dir nicht erzählt hast. Dein Sternzeichen. Zwilling. Zwilling. Mhm. Deine längste Beziehung bisher, wie lange hat die gehalten? Knapp 4 Jahre. Und wie lange liegt das jetzt schon zurück? Ein halbes Jahr. Darf ich fragen, an was die zerbrochen ist? Tja, schwierig zu sagen. Ich weiß es eigentlich selber nicht so genau. Mhm. Also schwierig zu sagen. Dann noch etwas, was vielleicht auch interessant ist für die Mädels. Was ist dein Lieblingsessen? Muss man das vorher auch wissen. Lieblingsessen. Ich esse alles gern. Ja. Lieblingsessen. Ich esse vieles gleich gern. Aha. Also man kann dir schnell mit vielem eine Freude machen. Zum Beispiel Schnitzel. Zum Beispiel, ja. Ja, ist doch auch gut. Wohin guckst du bei Frauen zuerst? Ehrlich jetzt, unter uns Männern. Ja. Uwe, komm, zack, raus mit der Antwort. Das kommt drauf an. Ah. Vielleicht aufs Gesicht. Gut. Vielleicht auf den Hintern. Das gefällt mir schon besser. Und letzte Frage, wie wichtig ist für dich Sex? Ja, es gehört dazu. Mhm. Ist nicht ganz wichtig. Mhm. Es gehört alles dazu, es muss alles stimmen. Also es muss in einem normalen, in einer normalen Harmonie alles sein. Ne? Ein netter, natürlicher Charakter. Ja. Gut. Ehrlich, treu, zuverlässig humorvoll. Also ein Fundsmädel willst du haben. Ja. So ist es. Also Mädels, im weiten Land, wenn ihr euch interessiert für Uwe aus Neu-Ulm, der gerne mit euch mal nach Kalifornien fahren würde, dann ruft an oder faxt uns und sagt das Stichwort Uwe, möglichst noch aus Neu-Ulm, und dann stellen wir den Kontakt her. Viel Glück, Uwe. Danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Alexander aus Mainz. 28 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo Alexander. Bei dir machen wir jetzt eine ganz kleine Ausnahme. Du hast uns ein Video geschickt, was uns allen sehr viel Spaß gemacht hat. Und wir finden es ganz toll. Wir haben nur große Probleme mit dem Ton. Das heißt, wir werden jetzt ein Stück des Videos uns anschauen. Und den Rest lassen wir so nebenher laufen und wir beide werden uns dann schon unterhalten. Okay, machen wir es mal so. Ja, kein Problem. Video ab, hier ist Alexander aus Mainz. So, jetzt gehen wir mal mit dem Ton ein bisschen runter, weil er nicht so ganz toll ist. Alexander, du hörst mich? Ja, ich höre dich. Du hast ja einen spektakulär tollen Körper. Ach, Muss ich dir als Fachmann, so sagen, ja, wirklich. Hör ich von dir gern. Danke. Ja, wie machst du das? Ja, mein Beruf ist Sport und wobei ich sagen muss, ich bin noch lange nicht zufrieden. Aha. Und mein Beruf ist Thai-Boxen. Thai-Boxen? Kommt aus Thailand, Muay Thai, sagt man es eigentlich richtig. Ja, was heißt Beruf? Kann man das als Beruf wirklich professionell machen? Ja, ja, das war auch ein hartes Stück Arbeit. Aha. Man muss erstmal einen normalen Job lernen, gut Geld verdienen, dass man sich die Ausbildung finanzieren kann, weil der deutsche Staat finanziert es nicht. Mhm. Und ich bin dann nach Thailand geflogen oftmals und habe dort einen Teil meiner Ausbildung gemacht, auch hier in Deutschland bei der Präsidentschaft, weil es alles professionell abläuft. Also auf jeden Fall bist du jetzt professioneller Thai-Boxer und verdienst damit auch deine Kohle. Ja, genau. Mich wundert, will ich dir ehrlich sagen, dass ein Mann, der so gut aussieht, solo ist. Eigentlich müsstest du doch an jeder Hand 20 wunderbare Frauen haben. Ich bin da wirklich bescheiden. Also ich muss auch sagen, ich habe ja nicht nur eine Freundin gehabt. Aber es ist lieb einfach nicht so, wie es laufen kann. Ja. Wenn zweimal hing das Herz auf extrem dran und dann bin ich auch ein bisschen verladen worden und das ist auch nicht so toll. Würdest du sagen, also im ersten Moment könnte man denken, wenn man so die Bilder sieht, oh, das ist so ein richtiger Zier, so ein Macho. Bist du ja, ganz, das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich habe auch beide Seiten, ich bin sowohl als auch. Es liegt auch am Stern sein, also Fisch als mit den Steinen. Ah, ja. Das ist also Gasgeber und Bremsen gleichzeitig. Ja. Also durchaus auch in den gewissen Situationen ein Kuscheltyp. Ja, ganz klar. Hast du auch... Die Frau verdient das schon. Apropos Kuschel, hast du auch ein Kuscheltier? Ein Kuscheltier? Ja. Ach nee, ich meine, Kuscheltier nicht, aber mir gefällt es von dem Pokémon der Glumanda nicht schlecht. Das habe ich nicht verstanden jetzt. Glumanda heißt das Viech, ja. Ach so. Von dem Pokémon ist es nicht ganz gut, aber ansonsten... Ja. Wir müssen noch eins klarstellen. Ich vermute, dass jetzt eine Flut von Anrufen kommt. Du bist nur für die Frauenwelt zu haben. Ja, ja, klar. Also ein netter ich muss sagen, ein kurzer Zwischenruf, ich habe auch schon für schwule Fotografen gemodelt. Aber so auf eine schwule Beziehung willst du dich doch nicht einlassen? Nein, auf keinen Fall. Aber es ist eine Anspielung sein. Nein. Ich frage ja nur, damit die Jungs gar nicht erst sich bemühen, hier anzurufen. Also du bist nur was für die Mädels. Nur für Frauen. Nur für die Frauen. Wobei die Frauen ruhig verrückt sein können. Also ich habe absichtlich ein verrücktes Video gedreht, nicht geredet, weil weniger ist manchmal mehr. Ja. Und für den ersten Eindruck gibt es meistens keine zweite Chance, also soll das Auge erstmal satt sein. Und gut. Die Frauen meinen, sie möchten mich kennenlernen. Dann sollen die... Können sie noch entscheiden. Ne? Genau, und dann sollen die, wenn die Frauen dich kennenlernen wollen, dann sollen die ja anrufen unter der bekannten Telefonnummer oder faxen unter 0800 5678 110 und das Stichwort Alexander aus Mainz sagen und nennen. Klar. Wir sind sehr gespannt. Ich bin es auch. So, ja, noch eine kurze Zwischenfrage. Ganz schnell, wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich habe dir einen Brief geschrieben und ich wäre froh, wenn du mal lesen würdest, weil ich habe eine Idee angesprochen. Okay, ich lese ihn und ich melde mich irgendwie bei dir. Alles klar, ja. Wir hören Alexander. Bis dann, schönen Abend noch. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Katja 1. Ja. Oh nein. Liebe Katja, wir haben auch wieder zwei Katjas heute Nacht dabei, also wieder wie zwei Ralfs vorhin. Also du bist jetzt Katja 1 aus Aachen. Stimmt, ne? Ja, es ist richtig. Und du bist wie alt? 28. 28 Jahre alt und jetzt sofort hinein in deine Videoproduktion. Katja 1 aus Aachen, bitte sehr. Mein Name ist Katja und das ist meine Familie. Das ist alles, was mir geblieben ist. Das ist ein Geschrei, die ganze Zeit hat jetzt vom Feuer. Es gibt nichts anderes. Wenn du mich haben willst, musst du ihn mit mir. Ihn mitnehmen. Der fällt auch schon um. Ich bin total fertig. Ich brauche dich, wenn es nicht anders. Sonst verfalle ich dem Alkohol. Katja, das wirkt ja alles doch ein bisschen sehr traurig. Bist du in so einer Depri-Phase im Moment? Nee, absolut nicht, absolut nicht. Also eher das Gegenteil, höre ich so aus der Stimme raus. Ja, also es war so ein kleiner Gag. Wir haben jetzt irgendwie ziemlich viel Spaß gehabt bei dem Video machen. Mhm. Irgendwie und es ist bei rausgekommen. Wenn du einem blinden Menschen dich beschreiben solltest, dein Äußeres, wie würdest du das machen? Oh, im Video sieht man nicht so viel, ne? Ne, ich sag's trotzdem nochmal. Wie würdest du dich so darstellen? Oder vielleicht sogar, ja, sagen wir mal darstellen, bleiben wir bei dem Wort. Ich bin klein, eine kleine Person. Ja. Und hab lockiges Haar, viele Locken. Und was kann man noch sagen? Was würdest du sagen, was du an dir attraktiv findest? Oh, meine Haare, vielleicht meine Augen. Die Haare und die Augen. Die Augenfarbe konnte man nicht so richtig erkennen. Nee, blau. Blau. Stahlblau. Blau. Ja, blau. Lass uns über den Mann sprechen, den du gerne haben möchtest. Sag mal so ein paar Eigenschaften. Also was ich gerne hätte, was ich gut fände, wäre, wenn der Mann Humor hat, also wenn er gut lachen kann. Also ich brauche jemanden, mit dem ich viel lachen kann. Mhm. Und Alter ist immer wichtig. Du bist 28, ja, darf er auch 38 sein? Mhm. Ja, so alt nicht, ne? Ja, also wenn der Typ irgendwie gut drauf ist, also ist, ja, so zu alt vielleicht auch nicht. Ja. Aussehen, auch egal? Also, ja, man hat ja immer so seine Vorstellung, ja, wie so der Idealmann aussehen soll, aber es ist im Endeffekt ist es ja auch nicht so wichtig. Also, ich würde auch mit dem Mann gerne reisen. Also, ich würde gerne, ich bin noch nie mit meinem Freund im Urlaub gefahren. Ja, wir sollten dich dann vielleicht zusammenknüpfen mit, wer war das gerade? Mit dem Uwe aus Neu-Ulm. Mit dem könntest du nach Kalifornien reisen. Hast du ihn gesehen? Nicht mein Typ. Du bist nicht dein Typ. Ja. Also man guckt natürlich, man sagt immer, es ist egal, man guckt natürlich schon aufs Äußere auch ein bisschen. Ja, gut. Was bedeutet denn für dich eine Liebe, eine Partnerschaft? Kannst du das so sagen? Also ich hätte ja schon gerne eine Beziehung, die dann auch fest ist. Mhm. Und so treu finde ich auch gut. Findest du auch gut? Ja. Also treu findest du gut, reisen findest du gut. Ja. Und das Äußere ist nicht so ganz wichtig, dafür die Charaktereigenschaften. Ja, wäre natürlich auch schön, wenn er mir vom Äußeren her gefällt. Das natürlich. Ganz klar. Also dazu noch ein Wort zum Äußeren. Lieber größer und breitschultrig oder lieber ein haargrauer Mann? Größer. Größer und breitschultrig, habe ich mir nicht gedacht. Ihr seid doch alle gleich hier, Mädels. Wir sind alle gleich. In Aachen gibt es nur Maschinenbau, es gibt nicht viel. So, ihr Lieben, Männer, weit draußen im Lande oder im Umkreis von Aachen oder noch in Westfalen, wenn ihr interessiert seid an Katja 1 aus Aachen, dann bitte anrufen oder faxen oder schreiben. Wir reichen es weiter. Alles klar. Auf Wiedersehen, Katja. Tschüss. Ciao. Ich will euch mal zwischendurch sagen, dass wir am Ende dieser Sendung noch ein wahres Bonbon für euch haben. Wir haben nämlich ein Video bekommen, das ist fast ein Kunstwerk. Das ist so wunderschön. Das haben wir platziert am Ende der Sendung. Lasst euch mal drauf überraschen, darüber überraschen. So, jetzt haben wir Ralf Nr. 2 aus Essen. Hallo Ralf. Ja, hallo, hier ist Ralf. Hallo Ralf. Ralf Nr. 2 aus Essen ist wie alt? 26. 26 Jahre alt und was er so treibt und was er macht, das gucken wir uns hier mal an. Hier ist sein Video, bitteschön. 20, 1,75. bin Lichtfahrer, treu, tolerant und sensibel. Du solltest schlank sein, sportlich und nett. Ich bin flexibel und bundesweit erreichbar. Ich zieh dahin, wo du willst. Trau dich. Tschüss. Machen wir es nochmal? Okay. Ja? Okay jetzt, Björn? Ja. Ab. Hi, hier ist der Ralf. Ich bin 26 und 1,75. Ich bin treu, tolerant, sensibel und aufgeschlossen. Du sollst es nicht traurig sein, schlank und sportlich sein. Ich bin flexibel, egal wo du wohnst. Trau dich doch einfach. Ciao. Okay. Ja, alles drauf? Pferdekopf auch? Mhm. Ah, ja, ist gut, komm. Ja, Spielraum, ja, komm. Drauf? Ja? Hi, hier ist der Ralf. Ich bin 26, 1,75. Ich bin treu, tolerant, nicht traurig, nett und witzig. Du solltest sportlich sein und nett. Ich bin flexibel, egal wo du wohnst. Trau dich, ruf mich an. Tschüss. Also ich hoffe, du bist nicht böse. Wir haben alle drei Versionen genommen. Nein, ich bin überhaupt nicht böse. Es war so nett, wir konnten uns nicht für eine entscheiden. Da haben wir gesagt, wir nehmen alle drei. Ne? So kommst du am besten weg. Ja, finde ich auch, ja. Das ist eine Erinnerung. Ja, sag mal, du bist Pferdeliebhaber. Ja. Du bist ein guter Reiter. Ja. Kann man so sagen. Wie heißt denn das Pferd, auf dem du da gerade gesessen hast? Das heißt Sven. Sven heißt das? Ja. Das heißt Sven. Dann hast du auch gesagt, dass du ein witziger Typ eigentlich bist, ne? Ja, ich bin sehr offen, fröhlich, ja. Aufgeschlossen. Ja, hast du denn so, also wenn man ein witziger Typ ist, hat man ja vielleicht so ganz parat auch einen Witz. Hast du vielleicht einen für uns? Muss auch nicht sein. Nein, leider nicht. Leider nicht. Dann hat mich ja auch sehr beeindruckt in deinem Statement gerade, dass du gesagt hast, ich gehe überall hin. Ja, also kommt drauf an, wo meine Frau wohnt. Ja. Ja, nun stell dir mal vor. Eine ganz süße Bauernmagd aus Oberösterreich, die sagt sich, die sieht heute Nacht unsere Sendung und die sagt sich, Mensch, so einen Reiter, den suche ich schon lange, den gibt es hier bei uns im Dorf nicht. Würdest du da hinziehen? Ja, wenn sie schon, ja, Europa, ja, also ja. Also in Österreich schon, Oberösterreich, ja. Ja. Ja. Deutschland wäre mir auch lieb, ja, also. Ja. Ja. Was machst du? Ich denke europäisch, ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Kenner zurzeit? Das kann man auch in Oberösterreich? Ja. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Magd in Oberösterreich sich dann auffragt, naja, er ist ein schmucker Kerl und ich hole ihn jetzt aus Essen. Ich meine, die Frage ist ja, muss ja gestattet sein. Ne? Ist denn der Ralf 2 auch ein guter Liebhaber, gut im Bett? Ja. Kann man ja, so sagen? Ja. Ja. Ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, auf was stehst du so beim Sex? Magst du so das normale, zärtliche oder ein bisschen flotter und heftiger? Ja, bin offen für fast alles. Offen für fast alles. Also, Mädels, die Ohren gehen schon so hoch, ich sehe es. Ralf ist offen für alles. Wenn du jetzt so ein bisschen in deine Zukunft guckst, wie möchtest du so in 10 Jahren leben? Hast du da eine Wunschvorstellung? Ja, so ein eigenes Haus. Mhm. Möglichst so mit Grün umgeben. Mhm. Ja, Kinder. Kinder auch? Ja. Ja. Also heiraten steht auf jeden Fall auf dem Plan. Auf jeden Fall, ja. Ich bin so Romantiker, ja schon. Ja. Wie viele Kinder sollten es sein? Ja, so 2 auf jeden Fall. 2 auf jeden Fall. Also mit dem grünen Haus und so ist ja vielleicht, mit dem grünen Garten und so ist ja alles vielleicht in Österreich zu realisieren. Ist ja so ein dummes Beispiel, muss ja auch nicht aus Österreich sein. Wie wichtig ist denn das mit dem Pferd eigentlich? Würdest du wirklich das Pferd dann hier stehen lassen und wirklich egal wohin dann auch ziehen? Ja, das ist wirklich egal, ja. Ja. Und die Frau muss nicht unbedingt Reiterin sein. Auch noch ein wichtiger Aspekt. Also wenn sie mit Pferden nichts am Hut hat, sagst du... Ja, sage ich trotzdem ja. Sagst du trotzdem ja, wunderbar. Ja. Also, ihr lieben Mädels im weiten Lande draußen, wenn ihr interessiert seid an Ralf 2, das gerade war Ralf 2 aus Essen, dann ruft ganz schnell an unter 0800 5678 111. Wenn ihr heute Nacht nicht durchkommen solltet, ihr könnt morgen den ganzen Tag auch noch unter dieser Nummer anrufen. Das geht an alle, diese Information. Oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Oder, ich sage jetzt schon einmal die Adresse, ich sage es am Ende nochmal, ihr könnt auch schreiben, wenn alle Stricke reißen, schreibt an den WDR 1 Live, Domian bringt Liebe, aber bitte schreibt dann auch noch Stichwort den Namen dazu, an den der Brief dann gerichtet ist. 50600 Köln. Den Namen bitte nicht vergessen, damit wir es gar nicht erst aufmachen müssen, sondern direkt weiterschicken. So, lieber Ralf, auch dir viel Glück. Ja, danke Domian. Ne? Auf Wiederhören. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. 1:30, 38 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Pause heute. Jetzt Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute mit einer besonderen Ausgabe, nämlich mit einer Liebesshow. Und die Show heißt Domian bringt Liebe. Wenn ihr euch interessiert für die Leute, die sich hier bei mir vorstellen, die auf der Suche nach Liebespartnern sind, dann ruft an unter 0800 5678 111. Als nächsten begrüße ich ganz herzlich den Toni. Und Toni ist 26 Jahre alt und kommt aus? Krumbach. Aus Krumbach. Das liegt wo? Zwischen Augsburg und Ulm. Das ist aber nicht da, wo das Bier herkommt. Nein, das ist ein anderes. Das ist ein anderes. Ich glaube, das ist hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, ne? Ja, das kann sein. Ja, das ist so. Toni, wir gucken uns dein Video an. Hier ist es. Hallo, ich heiße Toni, bin 26 Jahre alt und versuche auf diese tolle Art und Weise eine nette Partnerin zu finden. Meine Interessen sind die EDV, der Amateurfunk, wo die Möglichkeit des weltweiten Funkverkehrs besteht, und das Tauchen, am liebsten im Meer. Ansonsten führe ich noch gerne Gespräche, mache ausgedehnte Wanderungen und Radtouren. Wenn du zwischen 18 und 23 Jahren alt bist, einen ausgeglichenen Charakter hast, schlank bist und sehr zuverlässig bist, dann melde dich doch einfach bei mir. Vielleicht passen wir ja zusammen. Also, vielleicht bis bald. Tschüss. Toni. Ich habe den Eindruck, dass irgendwas mit deinen Augen nicht stimmt. Ist das in Ordnung? Der Eindruck stimmt? Ja, das ist schon richtig, ja. Was stimmt da nicht? Also die Sehschärfe ist etwas herabgesetzt. Aber du kannst sehen, oder bist ja, du... Ja, das schon. Ja, mhm. Ja. Du hast gesagt, dass du auf EDV und Funk und sowas stehst. Ja. Muss sie das auch? Nein, das ist also nicht wichtig, dass sie das auch macht, aber... Aber so eine flotte Funkerin wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Und sie sollte einen ausgeglichenen Charakter haben. Genau. Das ist natürlich eine schöne Formulierung. Mhm. Ich frage mal andersrum, welche Eigenschaften, Charaktereigenschaften sollte sie auf keinen Fall haben? Welche magst du bei Frauen nicht? Ja, wenn sie sehr, ich sag das mal so, ausgeflippt ist, also wenn sie sehr hektisch ist oder so in die Richtung, also das mag ich nicht so. Und äußerlich, auf was legst du da großen Wert? Also wenn du ganz ehrlich bist, dass du sagst, na, das müsste schon so sein vom Äußeren. Also sie beispielsweise, na, sag du erstmal. Ja, also sie sollte schlank sein, ungefähr 1,70 groß und dunkelblonde Haare vielleicht. Ja, ansonsten eigentlich keine anderen. Wärst du denn auch bereit, so deinen Heimatort oder den Bereich, in dem du wohnst, zu verlassen für die Partnerin? Oder ist das schwieriger? Also auf Dauer geht es nicht, weil ich schon ortsgebunden bin. Ich baue also hier in naher Zukunft ein Haus und dann kann ich natürlich nicht weg. Ja, also das ist ja auch interessant. Also du bist dann auch Eigenheimbesitzer. Ja. Das ist natürlich auch eine reizvolle Geschichte. Ja. Also wie groß soll das der Radius denn sein? Bis zu 100 Kilometern oder so? Ja, also ich würde sagen Ulm, Augsburg, München, die Richtung. Ja, da gibt es so viele Frauen. Das wäre gelacht. Ja. Dürfte sie auch ein Kind mitbringen? Eventuell schon. Eventuell ja. Schon. Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Das würde sich dann. Das würdest du dann abhängig auch machen von der Frau. Wenn dir die Frau gut gefällt, dann wäre das sicherlich auch kein Thema. Ja, genau. Gut, Toni. Okay. Also, wer sich für Toni interessiert, die Telefonnummer bitte wählen oder uns faxen oder uns schreiben. Ich drücke auch dir die Daumen, Toni. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommen wir zu Katja Nummer 2. Ja, hallo. 25 Jahre alt, aus Biebertal, habe ich mir aufgeschrieben. Stimmt das? Ja, das stimmt. Wo ist denn Biebertal? Ja, Biebertal liegt bei Gießen. Bei Gießen liegt das? Ja. Das liegt bei Gießen, ein kleiner Ort. Ja, ist ein kleiner Ort. Ja. Jetzt sind wir alle gespannt, wie denn Katja 2 aussieht. So sieht sie aus. Hier ist ihr Video. Hallo. Hi, ich bin die Katja. Ich bin 25 Jahre alt, 1,58 groß. Meine Hobbys sind Inlineskaten. Mit Bremsen klappt es noch nicht, aber das lerne ich noch. Radfahren. Da klappt schon Bremsen. Und Musik hören, am liebsten Rock'n'Roll und Oldies. Außerdem mache ich gerne einen Picknick im Pool. Wenn du so ungefähr die gleichen Interessen hast wie ich, ich dir als 32 Jahre bin, nicht Raucher, dann würde ich mich freuen, wenn ich melde. Also die Nichtraucher haben große Chancen, ne? Gute Karten. Ja. Bei dir auch ganz wichtig. Bei mir ist es auch ganz wichtig. Nie geraucht, du? Ich habe nie geraucht und werde auch nie rauchen. Wirst auch nie rauchen. Ich fand gerade besonders nett, wie du getanzt hast. Ja, das ist bei uns also einmal im Jahr eine große Rock'n'Roll-Veranstaltung und da. Ah ja. Ja, das machst du dann richtig, also na professionell kann man nicht sagen, aber schon sehr, du trainierst regelrecht darauf hin. Ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Ich frage dich erstmal ein paar Fragen. Ja. Einfach so, Katja. Sternzeichen, auch an dich die Frage. Jungfrau. Jungfrau. Deine größte Schwäche? Oh je, das pünktlich sein. Das pünktlich sein. Gut, dass wir uns jetzt auch erwischt haben hier. Ja. Deine größte Stärke? Oh, meine größte Stärke. Ich kann gut zuhören. Das ist gut. Das ist gut, ne? Also du schwallerst keine Leute zu, sondern du hörst erstmal dir das an, was jemand zu erzählen hat. Genau. Wann hast du das letzte Mal geweint? Oh, das ist gar nicht so lange her. Das war letztes Jahr. Magst du sagen, was da passiert war? Ja, da ist mein Opa gestorben. Also ein ernster. Mhm. Bist du denn so jemand, der generell nah am Wasser gebaut ist, bei Filmen zum Beispiel? Dass da schon mal ein Tränchen rollt? Es kommt drauf an, was für ein Film. Kann aber passieren. Kann passieren, Kann passieren. Hast du schon mal One-Night-Stands gehabt? Nein. Hast du noch nicht gehabt? Weil du es generell ablehnst oder weil es sich noch nicht so ergeben hat? Ja, das lehne ich generell ab. Ich mag also feste Beziehungen. Feste Beziehungen. Wie sollte dein Traumpartner, wir müssen ja immer so ein bisschen indiskret auch sein, ne? Interessiert auch alle, im Bett sein? Romantisch. Romantisch. Romantisch, ja. Zärtlich. Zärtlich, ja. Also kuscheln. Mhm. Ne? Also gar nicht mal so die harte Nummer auf keinen Fall. Das wird man dann sehen. Ja. Stille Wasser sind tief, ne? Erst kuscheln und Zärtlichkeit und dann geht die Post ab. Ja. Was würdest du deinem Partner nie verzeihen? Ein Seitensprung. Ein Seitensprung? Ja. Also Treue ist ganz, ganz wichtig. Treue ist ganz, ganz wichtig. Also da würdest du auch wirklich keine Konzession machen und sagen, na gut, das kann ja mal passieren oder so. Ja, ist mir schon mal passiert und da habe ich einen Schlussstrich gezogen und seitdem... Ach, dir ist das selbst passiert in einer Beziehung? Mhm. Ja. Und da hast du selbst dann die Konsequenz rausgezogen? Ja, da habe ich gesagt, es ist vorbei und... Mhm. Ja, daraus lernt man dann, aus solchen Sachen. Wie lange liegt deine letzte Beziehung zurück? Genau ein Jahr. Genau ein Jahr. Und gab es zwischendurch schon so Versuche, die immer wieder gescheitert sind? Oder war irgendwie nur tote Hose angesagt? Nein, es waren noch Beziehungen dabei, aber es war noch nie der Richtige dabei, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist es jetzt. Mensch, und vielleicht guckt genau dieser Richtige heute Nacht zu. Wer weiß. Das hoffen, ja. Wie ist es bei dir mit dem Radius? Wie weit würdest du sagen, kann es gehen? Och, das ist mir relativ egal. Ist dir egal. Mhm. Also erstmal kommt es auf den Menschen und auf den Mann an. Ja, genau. Wer von euch Interesse hat, mit Katja Nummer 2, zu reden oder in Kontakt zu treten, ruft bitte an oder faxt uns unter 0800 5678 110. Wir stellen den Kontakt her. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, danke schön. Tschüss, Katja. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir was Besonderes. Jetzt sind wir verbunden mit Zwillingen. Ne? Nämlich mit Hendrik und Florian. Hallo. Ja, hallo. Aus Berlin. Ja, genau. Und aus Berlin-Wedding. Hier beide, Florian. Aus, genau. Und beide seid ihr 28 Jahre alt. Wie das bei Zwillingen so üblich ist. Alter, dummer Witz. Ich rede jetzt erstmal mit Florian. So ist es. Ihr habt nicht so ein Doppeltelefon, dass wir gleich miteinander so richtig... Nein, leider nicht. Das heißt, du musst den Telefonhörer dann immer wieder abgeben. So mache ich das. Bevor wir reden, gucken wir uns auch euer Video an. Hier sind die Zwillinge aus Berlin. Hallo, ich bin der Florian und hier im Rosengarten des Humboldt-Heims in Berlin-Wedding. Die Hochstammrose Gloria blüht noch nicht und sie riecht noch nicht. Aber wenn es im Sommer hier überall duftet, dann gehe ich mit dir hierher. Ich bin 28 Jahre alt und habe noch einen Zwillingsbruder. Ja, und ich bin der Hendrik und ich bin auch 28 Jahre alt. Na, und... Hast du schon einen Anruf bekommen? Nö. Und du? Eine E-Mail? Nö. Du, sag mal, wollen wir nicht erst mit Domia telefonieren? Ja, da hast du recht. Aber ich hab dir was mitgebracht. Guck mal. Mein Herz, wie das schon pocht, vor den vielen Anrufern, die jetzt gleich kommen werden. Poch, poch, poch, poch, poch. Mein Herz pocht auch schon ganz kräftig hier vor den vielen E-Mails, die gleich mein E-Mail-Fach springen werden. Poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch. Ja, aber mein Herz, das pocht viel kräftiger und das Herz ist größer. Poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch, poch. Okay, lass uns ein Eis essen gehen bei der Hitze heute. Ja, aber du musst mich einladen, ich bin schon wieder pleite. Okay, machen wir doch. Sehr nett, Florian. Ja. Das habt ihr sehr schön gemacht. Nun kann man das auf dem Video nicht richtig erkennen. Seid ihr eineiige Zwillinge? Nein, sind wir nicht. Seid ihr nicht? Habt ihr denn beide den gleichen Frauengeschmack? Ja, schon. Gab es da schon mal Probleme? Ja, auch. Und welche Probleme waren das? Beschreibt mal. Ja, wir waren unterwegs und haben so geguckt, ob nicht vielleicht das heute weibliche Wesen irgendwo war. Ja. Und dann habe ich meinen Bruder angestoßen und sag mal, guck mal die da, was meinst du zu der? Mhm. Würde mir ganz gut gefallen, was sagst du zu der? Und dann ist mein Bruder einfach losgestapft und hatte sich gegriffen und ich war dann Nese. Und da gab es große Probleme zwischen euch beiden und Krach, Konflikte? Nein, ich habe es ihm dann bei der nächsten zurückgezahlt. Also, das heißt, es gab schon immer wieder mal Beziehungen zu Frauen, auch längere Beziehungen? Ja, was heißt Beziehungen, was heißt längere? Ja, die über ein paar Wochen hinausgehen. Ja. Das schon. Wie sollte, kannst du das ja dann auch für deinen Bruder mitbeschreiben, wie sollte sie denn sein? Ja, wie sollte sie sein? Die erste Anruferin war ja die Mira und sie hat gesagt, er sollte etwas kräftiger sein. Mhm. Da haben viele bestimmt gesagt, oh, schade, Pech, habe ich auch gedacht und mein Bruder auch, wir sind ja nun sehr schlank. Mhm. Wir nehmen uns sozusagen die andere Hälfte vor allen Dingen von den Frauen, die dann schlanker sind. Ah, schlank sollte sie sein. Beide recht groß und schlank. Ja, ja. Ich bin 1,88 und 67 Kilo und mein Bruder ist 2 Zentimeter größer und 72 Kilo schwer. Gut, also schlank sollte sie schon mal sein. Jetzt gibst du mir mal den Hendrik bitte, damit ich mit dem auch noch ein paar Worte reden kann. Ja? Hendrik, mein Lieber, grüße dich. Ja, grüß dich, Domian. Was machen wir denn jetzt, wenn eine Frau anruft und die euch beide haben will? Ja, wenn jetzt eine Frau anruft und uns beide haben will. Ja, euch beide auf einmal. Und das sind nicht Zwillinge zufällig, das könnt ihr natürlich auch noch. Nee, ich meine so eine Frau alleine. Eine Frau alleine. Hm? Wir haben uns vorher vorgenommen, wir lesen sämtliche Post, die du uns weiterleitest oder die uns anrufen. Mit denen telefonieren wir immer gemeinsam und werden auch uns vielleicht gemeinsam mit der treffen. Und wir haben ja dann doch den ein oder anderen unterschiedlichen Geschmack. Hm? Mein Bruder ist ja doch mehr so Richtung Softie, wenn er auch immer beschwört, er sei kein Weichei, sondern Softie ist doch noch anders. Also ihr würdet euch nicht... Ich frage dann doch mehr so Leder, wie du gesehen hast. Ja, haben wir gesehen, ja. Und also eine Dreierbeziehung wäre nicht euer Ding. Eine Dreierbeziehung? Ja, das nicht. Nein, eher das nicht. Sag mal, ist das bei Zwillingen ja immer sehr schwierig, Partner zu sein von einem Zwilling. Wer ist denn jetzt, ich frage dich das jetzt mal, wer ist für dich letztendlich wichtig in deinem Leben? Wer steht ganz oben? Dein Bruder? Oder könnte es auch eine Frau sein? Ja, man sagt ja immer, Blut ist dicker als Wasser. Mhm, also es kommt jetzt drauf an, woran. Wenn das jetzt eine Intrige vielleicht geschnürt wird, dann halten doch die Brüder zusammen, wie die Schumacher-Brüder bei der Formel 1. Aber wenn dann das Rennen ausgetragen wird, wird gegeneinander in Konkurrenz gefahren. Und das gilt bei uns bei den Frauen auch. Also, daraus höre ich, dass die Frauen nicht so Sorge haben müssen, dass sie ständig in Konkurrenz mit dem Bruder leben müssten. Nein, ganz das nicht. Ja. Was ist deine heimliche Leidenschaft? Meine heimliche Leidenschaft? Oh, die Frage hast du noch niemandem gestellt. Nein. Habe ich darauf keine Antwort parat. Musst du auch nicht beantworten, wenn dir es spontan nichts einfällt. Dann gibst du mir den Florian nochmal. Mache ich. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, dann frage ich dich das auch, was deine heimliche Leidenschaft ist, Florian. Meine heimliche Leidenschaft? Nachts Jürgen Domian zu sehen. Na, so heimlich ist das ja gar nicht mehr. Nein, so heimlich ist das nicht. Weißt du, dass wir schon häufig versucht haben, uns zu dem einen oder anderen Thema einzuklinken und anzurufen? Man kommt ja nicht durch. Aber jetzt hat es ja nun fulminant geklappt. Sogar mit Bild sogar. Genau. Also ihr Lieben, wenn ihr interessiert seid an den Berliner Zwillingen, sprich an einem von diesen Zwillingen, an Hendrik oder Florian, dann ruft an oder fragst du uns. Oder man kann euch ja auch direkt mailen, das wurde ja gerade eingeblendet. Ja. Ne? Oder ihr schreibt hier an uns, an WDR, an 1 Live. Wir lesen alle Briefe und alle E-Mails gemeinsam. Ja, das will ich hoffen. Und teilen und sortieren dann aus, wer sich mit wem trifft. Ja. Berichten auch gegeneinander, wie es gelaufen ist. Hoffen wir, dass das Glück Halt macht in Berlin. Ja, das tschüss. Auch so viele aus Berlin vor allem anrufen und schreiben. Ja, genau, ganz genau. Schöne Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. Zurück. Als nächstes habe ich hier in der Leitung den Moritz. Ja, Gemütlichkeit, ich bin dran. Aus Düsseldorf. Ja. Gleich um die Ecke quasi. Genau. 22 Jahre alt. So sieht's aus. Was mit dir los ist, wie du aussiehst, das sehen wir jetzt. Hier ist das Video von Moritz. Hier wohnt der Moritz? Nee, der wohnt da weiter hinten. Da? Schlafsack? Hier ist die Küche. Ich kann mir aber die Schuhe alleine zumachen. Zeig mal. Ja, du, Tina hat mir aufgepasst. In der Versailles haben die Leute. Scheiß. Schöne Bilder, Moritz. Ja, danke. Aber so richtig viel erfahren hat man von dir ja nun nicht. Nö, hat man nicht. Das heißt, da müssen wir jetzt drüber reden. Ja, ich wollte aber noch kurz sagen, wenn man mit dir spricht, muss man ja unbedingt diesen Satz sagen. Welchen Satz? Erstmal ganz großes Kompliment an deine Sendung. Ich guck dich immer. Das ist wunderbar. Ja. Das ist sehr schön, das macht dich sehr beliebt bei mir. Ja, finde ich gut. Habe ich jetzt einen Wunsch frei bei dir? Ich habe nämlich eine Bitte an dich. Ja, aber wir müssen über dich jetzt erstmal reden. Ja, ich habe trotzdem eine große Bitte. Na, dann leg los. Kannst du deine Zunge an die Oberlippe legen, die nach links und rechts bewegen und sagen? Nee, kann ich nicht. Habe ich schon immer wieder versucht, da kann ich nicht. Moritz, erzähl mal ein bisschen von dir. Was machst du für einen Beruf? Ich bin Tagedieb. Du bist also, Tagedieb, dachte ich mir. Sie sahst auch schon so aus. Ja, glücklich arbeitslos. Glücklich arbeitslos. Du hast ein T-Shirt mit so einem Stern. Hat das eine politische Aussage? Vorne auf dem T-Shirt war so ein roter Stern. Ja, das habe ich noch von vor ziemlich vielen Jahren gerettet. Da war ich bei den Falken. Das ist so eine sozialistische Jugendgruppe. Genau. Ja. Und das war aus dem Zeltlager so ein Lager-T-Shirt. Mhm. Ah. Hast du denn irgendwas mal gelernt oder hast du einen Schulabschluss oder so? Ja, ich habe mal eine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht, das war aber auf jeden Fall nicht das Richtige für mich und habe ich die nach 2 Jahren abgebrochen. Mhm. Du ist ja so ein Leben auf der Straße eine Weile ganz nett, also nichts machen, auf der Straße lebst du ja nicht. Genau. Was sind deine Pläne, was möchtest du gerne mal machen? Also ich würde gerne bei Verbotene Liebe mitspielen. Tschüss Christoph. Bei Verbotene Liebe, würdest du denn bei Big Brother auch mitmachen? Nee, auf gar keinen Fall. Warum nicht? Ja, also ich habe es heute geguckt, weil ich den Tag rumkriegen musste, weil ich ziemlich aufgeregt war. Und ja, die Leute reden mir zu oberflächlichen Kram, würde ich sagen. Die sind so aufgesetzt. Gefällt mir. Aber du könntest da ja Tiefgang reinbringen. Nee, glaube ich nicht. Gegen die Leute kommt man da nicht an, wie es immer ist. Also, verbotene Liebe wäre so ein Traum, aber jetzt mal ein bisschen realistischer. Hast du einen Traum, was du gerne verwirklichen möchtest? Nö, sonst würde ich das schon machen. Also ich weiß absolut nicht, was ich machen soll und deshalb mache ich gar nichts. Erstmal so den Tag hineinleben. Genau. Hast du eine eigene Wohnung oder wohnst du noch bei den Eltern? Ja, also ich habe so eine halbe eigene Wohnung. Das Dachgeschoss ist ausgebaut und... Mhm. Es ist zwar im gleichen Haus, aber ich wohne sozusagen in einer eigenen Wohnung. Nun wirkst du ja doch auch sehr agil und fidel. Ja. Ne? Und auch da wundert es mich, dass du kein Mädel hast im Moment. Ja, ich bin etwas wählerisch. Also viele Frauen, weiß ich nicht, sprechen mich gar nicht an. Mhm. Oder ja, interessieren sich für Dinge, für die ich mich nicht interessiere. Was ist das Ding, was dich am allermeisten interessiert im Leben? Was mich am meisten interessiert? Mhm. Glücklich sein. Glücklich sein, das ist doch eine schöne Aussage. Ja. Also, wer den Moritz kennenlernen möchte und mit ihm vielleicht glücklich sein möchte, der möge sich hier bei uns ganz schnell melden. Ne, unter 0800 5678 111. Genau. Vielleicht feiern wir bald Hochzeit in Düsseldorf. Nee, ich heirate. Also Heirat ist kein Ding für dich. Nee. Kinder auch nicht. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall, erstmal nicht. Moritz, wir verfolgen deinen Fall weiter. Ja, super. Ich danke dir. Tschüss. Hau rein, tschüss. Tschüss. So, Freunde, jetzt kommt etwas ganz Besonderes. Ich habe es gerade ja schon angekündigt. Die Spielregel lautete ja, dass die Videos maximal eine Minute lang sein sollten. Da haben sich eigentlich auch alle dran gehalten. Einer hat sich nicht dran gehalten. Das ist der Alex aus Krefeld. Ich grüße dich. Halt, ich muss noch drücken. Alex aus Krefeld. Hallo. Hallo. Ja, 37 Jahre bist du. Du stellst gleich mal deinen Ton von dem Fernseher ein bisschen runter, dann können wir noch besser reden. Alex, du hast uns ein ganz, ganz ungewöhnliches Video geschickt, in dem du dich präsentierst. Dieses Video ist 5 Minuten lang und wir haben lange überlegt, ob wir es tun sollten, es senden sollten. Und wir waren uns dann alle einig, das müssen wir senden. Das ist so schön, das ist fast schon Kunst. Und bevor wir beide uns eingehender unterhalten, hier ist das Video von Alex aus Krefeld. Erzähle ich dir erstmal was von mir. Ich bin 35 Jahre jung. Meine Freunde sagen von mir, ich sei hoffnungslos romantik. Ich finde, sie haben recht. So bin ich nun einmal. In meinem tiefsten Innersten schlummert ein Caspar David Friedrich. Du fragst dich sicherlich, warum einer, der so aussieht wie ich, es nötig hat, eine Contact-Anzeige aufzugeben. Nun, du musst bedenken, ich bin eher schüchtern. Außerdem bin ich anspruchsvoll. Ich glaube, ich bin auch vielen Frauen zu intellektuell. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, die nicht Camus, Esse oder Nietzsche gelesen hat. Zudem fällt es mir oft schwer, mich in Beziehungen ganz einzubinden, ja, sich fallen zu lassen. Vielleicht sind dir ja solche Themen auch wichtig. Wir könnten dann abendfüllende Diskussionen vor meinem Kamin führen. Ich würde gerne mit dir ins Kino gehen, den Tod in Venedig sehen oder einen geflickten Wein trinken oder einfach nur stundenlang mit dir schmusen und die Seele baumeln lassen. Du darfst auch ruhig etwas barocker gebaut sein. Ich sehe das ganz wie Rubens. Rund ist schön. Auch wenn man es mir auf den ersten Blick nicht ansieht, ich bin ziemlich sportlich. Ich habe zwar die schweren Knochen von meiner Mutter geerbt, aber wie du hier sehen kannst, fahre ich gut Fahrrad. Oft nehme ich zum Zigarettenholen nicht den Wagen, sondern das Rad. Da spielt es auch gar keine Rolle, dass der Automat über 200 Meter von mir entfernt liegt. Bewegung ist doch so gesund. Und Man ist an der frischen Luft. Wir konnten doch gemeinsam mal eine Radtour machen. Das macht doch gar nichts, wenn ich zu schlau bin. Ich warte gerne auf dich. Ich fände es auch nicht schlimm, wenn du nicht so sportlich bist. Oft sitze ich zu Hause vor dem Kamin bei einer guten Flasche 92nd Burger in der Südlage. Auch wenn ich meine Bücher habe, da gibt es doch etwas, das mir fehlt. Dann wünschte ich, du wärst jetzt bei mir. Wir würden ausgedehnte Spaziergänge machen. Wir würden diskutieren über Theater, Literatur oder Politik, über Ästhetik, über ein Haus in der Toskana. Du wärst überwältigt von den Dingen, die ich dir erzählen und zeigen würde. Wir würden den Augenblick schweigen genießen. Zurzeit arbeite ich an meiner beruflichen Perspektive. Ich erhalte regelmäßige Zahlungen vom Staat. Man könnte sagen, ich stehe in einem staatlichen Angestelltenverhältnis. Richtig angestellt bin ich zwar nicht, aber so ähnlich. Wenn ich in deinem Herzen nur das geringste Quäntchen Zuneigung für mich innewohnt, dann lass es mich wissen. Please, sende mir ein Zeichen. Es gibt einen Bahnhof ganz im Westen des Landes. Da wartet ein Mann auf dich. Steige ein in den Zug zur Erfüllung deiner innersten Sehnsucht. Awake. Bis der Zug dich endlich zu mir bringt. Bis der Zug unsere einsamen Herzen vereint, dass wir glücklich ein paar für die Zukunft werden können. Awake. Alex, großes Kompliment. Ja, danke. Großes Kompliment, aber ich bin gerade etwas erstaunt, schon als ich dich begrüßt habe. War das nicht deine Stimme in dem Video gerade? Nein, war nicht meine Stimme. Das hat jemand anderes für dich gesprochen? Ja. War das alles ernst gemeint, was du da gesagt hast, was du hast sagen lassen? Nein, es war nicht so ernst gemeint. Sollte sie denn dennoch ein wenig intellektuell sein? Darf ruhig intellektuell sein, muss aber nicht so sehr intellektuell sein. Ja. Und in welchem Alter sollte sie sein? Zwischen 20 und 30. Zwischen 20 und 30. Ich würde mal sagen, wir fragen jetzt gar nicht eingehender und weiter, sondern lassen das auch so ein bisschen als Geheimnis stehen. Ja, der, genau. Ne, das ist ein Mann mit hohem poetischem Talent, würde ich sagen, ja. Der eine Frau sucht, ein Mädel sucht, ja. Der Alex aus Krefeld. Warum stand da gerade Andy? Du bist doch Alex. Ja, Alex klingt nicht so poetisch. Ach so. Ich habe gedacht, Andy, das passt mir jetzt, Gut, aber wer dich kennenlernen möchte, wer Kontakt zu dir haben möchte, der möge sich oder die möge sich bitte bei uns melden zum Stichwort Alex. Nur so machen wir das. Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, was aus all den Geschichten wird und was auch aus deiner Geschichte wird. Vielen Dank fürs Mitmachen und auch dir viel Glück und alles Gute. Danke. Tschüss, Alex. Tschüss. So, meine Lieben, das war die Sendung Domian bringt Liebe. Wenn ihr heute nicht durchkommt, ihr könnt unter dieser Telefonnummer 0800 567 8111 morgen den ganzen Tag noch anrufen und so versuchen, Kontakt aufzunehmen zu eurem Favoriten, zu eurem Kandidaten. Ihr könnt aber auch faxen unter 0800 567 8110 oder ihr könnt schreiben an den WDR 1 Live. Domian bringt Liebe, Stichwort, und zum Stichwort müsst ihr dann den Namen schreiben, den ihr gerne kennenlernen wollt, an den die Post weitergeleitet werden soll. Wir werden alles im Auge behalten und wir werden euch darüber informieren, das restliche Publikum, wer da vielleicht zueinander gefunden hat und was daraus geworden ist. In der Technik, Annette Bastian. Morgen sehen wir uns wieder zu gewohnter Stunde, 1 Uhr Radio 1 live, der Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht und sage dann bis morgen. Bye bye und ciao.